Hip-Hop. Hip-Hop ist. Ja, also ich bin Robert, bin 31, komme aus Hamburg. Ich bin Alex, 25, Stuttgart. Ich war so zwischen 14 und 15 war das so ungefähr. Da hat es wirklich angefangen. So. Also, ja, ist relativ lange her. Und es hat sich dann irgendwie so entwickelt, dass ich darauf dann auf Soul, Funk, gerade Jazz gekommen bin. Natürlich irgendwann, wenn wir wissen, wo es halt eigentlich herkommt, so, und ist man ganz erstaunt, was es nicht alles für Musik gibt. Mir ist das, geht das ja von einer ganz anderen Seite los. Ich habe irgendwie seit 8 Jahren angefangen, Reggae zu hören. Und wenn du Reggae hören willst, musst du dir halt die 7 Inches kaufen, brauchst du Plattenspieler, weil das alles neu nur auf 7 Inch rauskommt. Und dann über den Plattenspieler musst du in Plattenläden gehen, hab mir eben dann auch mal die anderen Platten angehört, die da rumlagen, und hab irgendwie gemerkt, dass ich Soul und Jazz eigentlich, ja, die Musik ist, die mir echt viel bedeutet. Und wenn du dich damit viel beschäftigst, dann erkennst du Samples wieder aus dem Radio und fängst an einfach das zu erweitern. Und wie ich es schon gesagt habe, dass eben die Leute, die am tiefsten gedickt haben und die meiste Knowledge überhaupt über Musik haben, eben oft die Hip-Hop-Producer waren für Black Music. Und so geht das eher aus Sicht von den, dass ich bei den Soul-Liedern geschaut habe, wer die gesampelt hat, und das in die andere Richtung ging. Also deshalb bin ich auf Hip-Hop eher später gekommen. Einfach nur, weil man irgendwie so merkt, dass die Leute, die das machen, auch ähnliche Passion für Musik haben. Das ist einfach die Weiterentwicklung. Also das ist genau die Leute, die vor 40 Jahren, die Leute, die in den 60er Jahren Jazz gemacht haben, haben in den 70er Jahren Soul gemacht, in den 80er Jahren Disco und dann Hip-Hop. Im Endeffekt, das ist eine Linie durchgehend. Und wer weiß, was die in 10 Jahren gibt es wieder, vielleicht eine neue schwarze Musik. Im Endeffekt ist das Gleiche, und deshalb denke ich, ist auch so die Liebe unter diesen Musikstilen. Du wirst niemanden finden, der Hip-Hop ernsthaft gerne mag, der kein Soul mag und kein Jazz mag. Du wirst niemanden finden, der Jazz und Soul gerne mag, der sich wirklich beschäftigt, der dann nicht auch irgendwie wertschätzen kann, was die guten Hip-Hop-Samples sind und guten Hip-Hop-Beats. Das ist alles so im Fluss. Ja, denke ich auch. Es gibt wirklich so etwas, was einen vereint, so, was gerade halt die Liebe auch zu Platten und ich weiß nicht, halt immer seine Sammlung zu erweitern. Und also das haben sie irgendwie alle gemeinsam, so, muss man schon sagen, wo man das in anderen Musikrichtungen natürlich auffindet. So. Das ist nicht was der jetzt allein nur auf den Hip-Hop einbehalten ist. So. Und ist auch krass, wenn man sich Dr. Dre anschaut, der irgendwie Lieder, die jeder 14-Jährige kennt, und dann das Sample dazu hört, das ist wirklich eine alte Blue Note, Grand Green Part, und siehst, der Typ dickt eigentlich verdammt tief und der hört Jazz zu Hause und erzählt es mal einem 14-Jährigen in Kreuzberg, der sagt, was ist Grand Green für ein Scheiß? Aber das ist, aber da, also da muss ich auch sagen, so, dass der Hip-Hop-Geschmack sich aber auch dahingehend auch wirklich verändert hat. So. Ist halt, also zu meiner Generation, die Leute haben wirklich Beats geschätzt, und das ist heute ein bisschen anders. Also ich will es auch gar nicht bewerten, so ist viel, sag ich mal, textliche Weiterentwicklung, so von den Lyrics her, dass die Leute viel mehr darauf achten. Früher war es echt Beats. Die Leute haben echt Bock auf Beats gehabt, so, und teilweise, leider, ging das auch zu Lasten der Texte, so. Und sagen, dass die Leute da nicht so anspruchsvoll waren. Das ist etwas anders heute geworden. So. Aber so, also verschiebt sich halt immer das Credo. Also man kann ganz deutlich erkennen, so, dass es wesentlich mehr Facetten gibt als damals. So. Das ist ganz klar. Also für mich hat Hip-Hop so, wie ich ihn damals wahrgenommen habe, auf jeden Fall viel an sag ich mal, politischer Meinungsbildung verloren. Auch wenn das jetzt nicht damals irgendwie jetzt wahnsinnig reflektiert war, so. Aber die Motivation daraus, wie zum Beispiel Torch, Tony L, Leute aus Heidelberg, die damit angefangen haben, da war halt schon mehr Message dahinter, als das, was, sag ich mal, so will ich es gar nicht formulieren, so. Das gibt's heute immer noch, aber es gibt halt wesentlich mehr Facetten heute, so. Es gibt Leute, die haben einfach Bock auf gute Texte zu schreiben, tiefgehende Texte. Def Joe Österreich, Total Chaos, Manuva zum Beispiel. Also das ist natürlich auch immer persönliche Geschmackssache. So. Es gibt Leute, die haben wirklich Bock auf Technik, auf Rhyme-Technik. So. Und dann gibt es immer noch Leute, die Bock auf Beats haben. So. Das darf man nicht vergessen. So. Die Hass und Hoden zum Beispiel. Also witzig, ist echt witzig, mache ich gerne, auch gute Beats so, mache ich richtig gerne so, mache ich echt überrascht so, weil sowas habe ich immer gedacht, so, das funktioniert nicht so, irgendwie Battle-Texte, die auch ein bisschen witzig sind, mit echt schönen Beats, die halt irgendwie auch ein bisschen an die 90er erinnern so, das ist echt, das war witzig, also somit sieht man halt immer ganz viele Facetten so. Ja, ich habe das echt nur marginal mitverfolgt. Ich finde, dass in den letzten Jahren so die positive, konstruktive Message fehlt. Ich finde das immer irgendwie wichtig. Also auch meistens früher gab es eine andere Message. Die Message ist aber jetzt schon noch schon irgendwo drin, in dem, was man hört im Radio. Aber es ist immer schön, wenn es positiv ist. Und das ist vielleicht dem Musik ein bisschen abgegangen. Oder zumindest dem, was die Leute hören. Es war einfach eingegrenzter. Also ja, muss ich vielleicht ganz kurz ein bisschen weiter ausholen. Du bist früher in den Laden gegangen und du brauchst dir die Platte nicht anhören. Du wusstest ganz genau, du kaufst die Ghetto Boys so und bist damit zufrieden. Hörst sie zu Hause an und denkst halt, Bombe, wieder eine Bombe. So. Und das ist heute einfach was anderes. So. Und heute muss man sich wirklich, also Namen stehen auch nicht mehr für Qualität heute. So. Muss ich wirklich genau informieren und alles nochmal anhören. Und damals war es halt schon ein bisschen einfacher, weil hast einen Klick gehabt. So. Wir haben Beastie Boys am See gehört. Das war einfach wunderschön. So. Und alle fanden es richtig, richtig cool. So. Wenn heute jemand ankommt mit einer Hip-Hop-Platte, legt sie auf so, gibt es bestimmt drei Viertel der Leute, die sagen so, mach's aus, ich will meinen Kram hören so. Also dadurch, dass halt es einfacher geworden ist, Musik zu machen, selber zu tun, gibt es auch viel mehr Facetten. Was aber auch bedeutet, dass viel mehr Leute einfach in ihrer eigenen kleinen Welt leben so und es halt das große Ganze immer weiter zerstückelt wird. So. Für mich ist es halt so, ich bin jetzt nicht spezifisch irgendwie auf Hip-Hop konzentriert, aber es ist einfach wie jeder Musikstil, bei jeder Kunstform sieht man, dass es Leute gibt, die sich echt mit Herz und Seele sich einer Sache widmen und dass es halt auch immer Hip-Hop gibt und das ist immer schön zu sehen, dass jemand irgendwas macht wegen der Liebe für irgendein Ding und das ist im Hip-Hop definitiv noch vorhanden. Also für mich bedeutet es auf jeden Fall echt ein Teil der Lebensbegleitung, so egal wo ich war, ich habe immer Hip-Hop gehört, so auf dem Ohr, im Zimmer. Echt in beinahe allen Lebenslagen so. Und dann muss ich aber auch noch sagen, es ist irgendwie ein Prozess der inneren Auseinandersetzung zwischen, was magst du eigentlich wirklich daran so? Also wenn ich irgendwie mir einige Rapper anschaue oder was man davon so mitbekommt als Außenstehender, so gerade aus den Staaten oder so, werden Ziele verfolgt, die du selber nicht geil findest, so, ist einfach wirklich Oberflächlichkeiten, Klamotten, Kleidung, weiß ich auch nicht, also teilweise wirklich spießbürgerliche Formen, die da in den Köpfen entstehen, so, die einfach da sind, so, wo du denkst, so, verdammt nochmal, so, das kann nicht sein, so, das darf nicht wahr sein. Und trotzdem hörst du die Musik, weißt du? Das ist halt so, das ist eins der Sachen, die mich seither immer begleitet haben. So. Ich dachte, oh ey, eigentlich geht's nicht so, so. Das kannst du nicht wirklich erwarten von der Welt, so, wie die Leute halt so abgehen. Und trotzdem hörst du die Musik, trotzdem stehst du drauf, trotzdem ist es halt ein kleines Stück von dir. So. Und das ist halt so ein innerer Auseinandersetzung immer gewesen. Ich glaube, dass es halt immer viel mehr Facetten mittlerweile gibt, so, dass sich halt viel mehr rausgebildet hat. Teilweise, ja, es gibt ja immer diesen, wie würde ich es nicht nennen, so, aber diese Missverständnisse zwischen Leuten, die Breakdance machen, zwischen B-Boys und Leuten, die auftreten und wirklich irgendwie Texte kicken, so, dass da gegenseitig halt kein Einverständnis mehr besteht, so, dass sie es ja nicht wirklich verstehen. Und also ich habe selber auch erlebt so. Und das sind Sachen, die auf jeden Fall auch mit Hip-Hop zu tun haben, so, wo die Leute sich irgendwie auseinandersetzen und genau die Frage natürlich aufwirft, die du so formulierst, so, ob das eigentlich Hip-Hop als ein Ding verstanden werden muss oder. Und ich glaube, das wird zunehmend schwieriger. Also es kann einfach nicht ein großes Ganzes sein, so, es ist viel mehr differenzierend. Laufen halt nicht alle Hand in Hand durch die Gegend so und sagen, komm. Wir sind so eine Kultur, es ist nicht so. Wenn ich eine krasse Hip-Hop-Platte finde, dann, und die mich flasht, dann wird mir das bei allem beeinflussen. Ich meine, wer weiß, vielleicht bin ich in 10 Jahren von irgendeinem Musikstil geflasht, den ich jetzt noch gar nicht kenne. Und entwickelt sich immer weiter. Aber ich denke, alle Einflüsse von außen kann man nicht voraussagen. Und Hip-Hop hat, wenn es Qualität hat, auf jeden Fall das Potenzial, einen weiter zu begleiten. Das denke ich sicher. Gerade auch, weil das Hip-Hop inzwischen in eine Generation kommt, wo auch eben ältere Generationen das pushen, die auch irgendwie auch vielleicht Hip-Hop für ältere Generationen machen können. Ich meine, irgendwie mit 50 hörst du keine Musik, keinen Text, den ein 20-Jähriger schreibt. Das ist einfach nicht deine Wellenlänge. Aber wenn es vielleicht auch ein 50-Jähriger schreibt, ich meine, irgendwann inzwischen gibt es auch schon Hip-Hop-Platten, die Oldies sind. Im Endeffekt schon so. Oder eben Hip-Hop wird gemacht von Leuten, die Oldies sind, so. Also ich habe immer irgendwie im Kopf noch so, dass man gesagt, bei Curse zum Beispiel, der macht irgendwie Erwachsenen-Hip-Hop, der macht Musik für Erwachsene, so. Ich weiß nicht, also ich will mir da kein Urteil erlauben, so. Ich kann es jetzt nicht unbedingt unterstreichen, so, aber also ich glaube, da gibt es definitiv eine Entwicklung und das war immer ein Teil, der mich begleitet hat und ich glaube, das wird auch noch so weitergehen, ganz bestimmt, weil halt eben einfach diese Sachen zusammenkommen, wie Bock auf Platten finden, Platten schauen. Natürlich ist es auch immer so ein bisschen, hat natürlich auch einen Sammlereffekt, so, aber da spielt halt auch eine ganz, ganz große Rolle drin, ganz klar, so. Und dann eben auch, was du gesagt hast, so, dass es irgendwann lernt man es zu relativieren, so, was an, irgendwie an Texten kommt und dann auch mal zu sagen, okay, es ist jetzt nicht so meins. Aber dafür gibt es dann auch die verschiedenen Facetten, so. Na, weißt du, das ist dann auch wieder das Positive daran, dass du sagen kannst, okay, so, dann gehe ich eben in diese Richtung und das ist auch Hip-Hop, das ist auch irgendwie, passt besser zu mir, ich Bock drauf, so, und ja, also ich denke, es gibt definitiv eine Zukunft, so, ganz bestimmt.